Künstler sucht 20.000 Mark. Sicherheit nicht vorhanden. Nicht gesperrt gedruckt. Offerten unter HK Blödsinn bis Mittwoch an die Expedition dieses Blattes. Später einlaufende Offerten können nicht mehr berücksichtigt werden. So, jetzt lies nochmal vor. Junger Künstler sucht 20.000 Mark. Sicherheit nicht vorhanden. Nicht gesperrt gedruckt. Offerten unter HK Blödsinn bis Mittwoch an die Expedition dieses Blattes. Später einlaufende Offerten können nicht mehr berücksichtigt werden. Ja, schön. Glaubst du allen Ernstes, dass das Erfolg haben wird? Nein. Warum tust du es dann? Ich bin abergläubisch. Irgendeiner von uns beiden muss das gleich zur Expedition bringen. Wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich. Ekel. Kommst du wieder? Falls es dir in die Stimmung passt. Es passt. Du, Hans? Mhm. Wenn mich nur deine Wirtin nicht immer so schief ansehen wollte. sie kann nichts dafür, dass sie schielt. Außerdem kommt dir das nur so vor, weil du ein schiefes Gewissen hast. Ich unterdrücke die Frage, wer schuld an meinem schiefen Gewissen ist. Ich auch. Hallo? Wer? Ah, Exzellenz von Tadenat. Ja, Intendant von... Ja. Ich soll ins Bristol kommen. Ja, selbstverständlich. Also, Herr Portier, hören Sie mal genau zu. Haben Sie Liebenswürdigkeit, Ihrem Auftraggeber auszurichten, ich ließe schön grüßen und er sei ein Idiot. Idiot. Ja, I wie Irrsinn, D wie Dummheit, nochmal Irrsinn, O wie Ochse und T wie Turteltäubchen. Haben Sie verstanden? Idiot. Ja, danke sehr. Um Gottes Willen, was war das? Und das war nur ein missglückter Versuch des Kollegen Elfzenthal, sich an mir zu rächen. Ich habe ihn neulich unter dem Vorwande, ich sei der Intendant von Dresden, am Telefon das Hexenlied rezitieren lassen. Jetzt lässt er mir durch den Portier in Bristol sagen, Exzellenz Tadenat wünsche mich, in Bristol zu sprechen. Bis ich darauf hineinfalle, ist der selber Intendant. Sehr gut. Nun, beeil dich, aber Kleine, schnell, schnell, schnell und Adieu sagen kannst du, wenn du wieder kommst. Ich bin schon längst nicht mehr da. Oh, pardon. Guten Abend. Guten Abend, Herr Erichsen. Guten Abend. Meine gute Frau Luno. Herr Erichsen. Meine liebe Frau Luno. Ich möchte Ihnen mal was sagen, Herr Erichsen. Sehen Sie, Herr Erichsen, es ist nämlich wegen dem Fräulein, was immer zu Ihnen kommt. Ja, sehen Sie, Herr Erichsen, ich bin eine ich bin doch verantwortlich für das, was in meiner Wohnung vorgeht. Und vielleicht ist es nicht recht, dass das junge Ding... Ach Gott, Sie sagen ja gar nichts, Herr Erichsen. Ich will Sie nicht unterbrechen, Frau Luna. Ja, Herr Erichsen, sehen Sie, das wollte ich Ihnen sagen. Haben Sie Medizin studiert, Frau Luna? Was? Ich frage nur, weil Sie dann besser folgen könnten. Sehen Sie, Frau Luna, vom hereditären Standpunkt mögen Sie recht haben, aber konvolutisch genommen ist das Ganze doch eine längst erledigte hypomogelante hypotenusische Questifikationsfrage, nicht wahr? Ja, und wenn Sie bedenken, dass das progressive Verhältnis... Was ein Verhältnis ist, das wissen Sie ja. Also wenn Sie bedenken, dass das progressive Verhältnis zur Analyse... Nein, hören Sie auf, Herr Erichsen, da kann ich nicht folgen. Sehen Sie. Und nun... Hören Sie zu, meine liebe Frau Luno. Jetzt will ich an Ihr altes, gutes Herz appellieren. Denken Sie sich einmal zwei blutjunge Menschenkinder, die rasend ineinander verliebt sind. Ach, meine liebe Frau Luno, Sie waren ja auch mal jung und leidenschaftlich. Oh, furchtbar leidenschaftlich müssen Sie gewesen sein. Nun denken Sie sich, es drängt sich jemand zwischen das Glück dieser beiden jungen Seelen. Denken Sie sich das einmal aus, Frau Luno. Stellen Sie sich das mal vor, Frau Luno. Sehen Sie, ich habe noch vorhin zu Fräulein Weber gesagt, es täte mir so leid, dass Sie immer ein bisschen scheel ansehen. Ja, Frau Luno, das tun Sie. Und wissen Sie, was sie geantwortet hat? Das kann ich der guten Frau doch wohl nachfühlen. Ach. Sie ist im Grunde herzensgut, aber sie ist verantwortlich für das, was in ihrem Hause vorgeht. Im Stillen gönnt sie unser Glück natürlich uns von ganzem Herzen. Ja. Ich habe die Frau Luno wirklich gern und möchte ihr keine Unannehmlichkeiten bereiten, aber ich habe dich doch zu lieb. Sehen Sie, Frau Luno? Dabei stand das Wasser in den Tränen, die Augen im Wasser. Ich meine, das Wasser in den Augen. Ja, aber deshalb brauchen Sie ja doch nicht zu weinen, Frau Luno. Ach Gott, Herr Erichsen, die Geschichte erinnert mich so wie mein Seliger. Es klingelt, Frau Luno. Ja, ich komme ja schon, ja. Herr Düsseldorf ist da. Er soll reinkommen. Guten Tag. Schärfe endlich deiner Wirtin ein, wie ich heiße. Gestern nennt sie mich Frankfurt und heute Düsseldorf. Angemeldet hat sie dich als Halle an der Saale. Nimm Platz. Ja, danke. Weißt du, weshalb ich gekommen bin? Nein. Wenn du eine Zigarre willst? Ich nehme mir eine. Was ich sagen wollte... Wie viel brauchst du? Woher weißt du, dass ich dich anpumpen wollte? Weil du nicht gleich davon angefangen hast. Ja, gib mir Feuer. Moment. Bitte. Danke. Also, ich wollte dich nicht anpumpen. Hoffentlich bist du mir nur nicht böse. Nein. Ich wollte dich vielmehr fragen, was deine Wette macht. Ich habe die Annonce eben erst losgelassen. Bis Donnerstag früh hast du Zeit, nicht? Jawohl. Ich bin sehr gespannt. Du bist immer sehr gespannt. Fängst du schon wieder an? Du nanntest mich gestern vor allem Volk ein altes, hysterisches Suppenhuhn. Hältst du das aufrecht? Jawohl. So. Durchaus. Wenn du nicht gerade betrunken bist, bist du verärgert. Bist du einmal nicht verärgert, bist du sicher betrunken. Ist doch ganz natürlich. Ärgern ist Energieverschwendung. Sei bedankt. Ich will dir was sagen. Zu mir kommt alle Tage ein Bettler. Ja. Er kommt alle Tage und er sagt alle Tage das Gleiche. Rein. Der Bettler. Voilà. Und extra für dich. Lassen Sie ihn rein, Frau Luno. Und nun, pass schön auf. Guten Abend, Herr Erichsen. Guten Abend, Opapa. Guten Abend, mein geehrter Herr. Guten Abend. Ich hoffe, Herr Erichsen, dass Sie den heutigen Tag in angenehmer Weise verbracht haben. Danke, Opapa. Es macht sich. Und so wünsche ich, Herr Erichsen, dass Ihnen mein Wahlspruch auch über den morgigen Tag hinweg helfen möge. Ärgern Sie sich nicht, wundern Sie sich nur. Dankeschön, Opapa. Hier Ihre 50 Pfennige. Dankeschön, Herr Erichsen. Guten Abend, mein geehrter Herr. Ja, wundern Sie sich nur, Mensch. Sie, bleiben Sie noch einen Augenblick hier. Hören Sie, lieber Freund, ich wohne Kastanienufer 37. Können Sie doch zu mir kommen? Sie kriegen jeden Tag eine Mark. Sie brauchen nur Ihren Spruch aufzusagen. Hä? Weiter tue ich ja auch nichts, mein geehrter Herr, aber... Nun? Ja, wissen Sie, ich bin so besetzt. Und erst kommt die alte Kundschaft. Ja, aber vielleicht lässt es sich doch einrichten, ne? Darf ich mein Notizbuch zu Rate ziehen? Ja, bitte. Moment. Kastanienufer, das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Oder ich müsste ganz früh kommen. Na, wann Sie wollen. Kastanienufer 37. Herr... Erfurt. Erfurt, ja, notieren. 4 Stockwerke. Ja, woher wissen Sie? Ich dachte es mir, mein geehrter Herr. Also auf morgen. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr. Auf morgen also. Und schönsten Dank. Dieser Mann ist fabelhaft. Siehst du, das ist das Ei des Kolumbus. Sich wundern, aber nicht ärgern. Das Großartige ist die Erkenntnis, dass man einen Ersatz haben muss, wenn man sich das Ärgern abgewöhnen soll. Der Bettler, ja? Der muss auch in unserem Stück vorkommen. Ja, eben. Wir wollten doch ein Stück schreiben. Ja. Hast du eine Idee? Nein. Da werden wir uns prachtvoll ergänzen. Ich habe nämlich auch keine. So. Das heißt, ich habe eine. Nämlich? Dass es kein Kunststück ist, ein Stück zu schreiben, wenn man eine Idee hat. Aber wenn man keine Idee hat, dann ein Stück zu schreiben, das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Ein Stück ohne Idee, das wäre ein Stück. Das wäre sogar ein starkes Stück. Sieh mal, Ideen haben die dümmsten Menschen. Aber ein Stück zu schreiben, das eigentlich gar keines ist, das wäre doch einmal etwas anderes. Ja, das wäre doch mal was anderes. Na, überlegen wir mal, was wir zu einem richtigen Stück brauchen. Zu einem richtigen Stück gehört vor allen Dingen eine Idee. Ja. Nicht? Also wie gesagt, eine Idee. Und dann die Handlung. Ja. Aber so leicht wollen wir es uns aber nicht machen. Wir wollen ein Stück schreiben, das keines ist. So. Ja, die Vorbedingungen sind da. Keine Idee, das haben wir schon. Jetzt brauchen wir bloß aufpassen, dass uns keine Handlung unterläuft. Halt, eine Idee haben wir doch. Nein. Doch, die Idee ohne Idee. Oh, ja, ja, zum Donnerwetter. Ja. Das ist gar nicht so einfach, ich hätte das gar nicht gedacht. Ja, der Trost bleibt uns jedenfalls. Eine Handlung werden wir nie im Leben erfinden. Erfinden? Erfinden? Die Handlung braucht man doch nicht zu erfinden, die braucht man nur zu erleben. Nur? Es gibt keine Leute, die nichts erleben. Es gibt nur Leute, die nichts davon merken. Ich mache zum Beispiel mit dir eine Wette, so, dass ich aus dem, was sich zwischen heute und übermorgen innerhalb dieser 4 Wände abspielt, ein Trauer-, Schau- oder Lustspiel fabrizieren lässt. Nein, um die Handlung ist mir überhaupt nicht bange. Wir wollen aber doch keine Handlung. Himmeldonnerwetter! Hätte gar nicht gedacht, dass das so schwer ist, kein Stück zu schreiben. Herr Gott, ich will dir was sagen. Wenn es schließlich doch ein Stück wird, können wir uns auch nicht helfen. Hm? Ja, sehr richtig. Ja, sehr richtig. Können wir uns auch nicht helfen. Hier, falsche Verbindung. Wer dort? Ach, Exzellenz, bemühen sich selbst an den Apparat. Nun sag mal, du alter Esel, glaubst du, ich erkenne deine Stimme nicht? Wenn du mich noch einmal störst, gibt's eine Ohrfeige. Schluss! Sieh mal, zum Beispiel die Unterhaltung... Was war denn das am Telefon? Oh, nö, so ein kleiner Scherz von Elstenthal. Also, zum Beispiel die Unterhaltung mit dir. Ja? Das wäre schon eine Szene für den ersten Akt. Nicht? Bisschen langweilig, ja, bisschen langweilig, aber man darf seine Perlen nicht zu früh verschießen. Sein Pulver nicht vor die Säue werfen, meinst du? Ja, apropos, ich soll dich von der Kompowska grüßen. Ist die wieder im Lande? Ja, erkundigt sich dauernd nach dir. Wie gefällt sie dir übrigens? Wenn ich die Wahrheit sagen sollte, müsste ich lügen. Unsympathisch? Ja, nicht gerade unsympathisch, aber widerlich. Ihre 16-jährige Tochter als Köder zu benutzen, um sich dann selbst anzubeten, ist widerlich. Bei mir wird sie kein Glück haben. Was war denn der Mann eigentlich? Rückenmerker. Ich meine von Beruf. Ja, eben. Herr Erichsen, soll ich dann den Tisch decken? Bitte, Frau Luna. Ist Herr Elberfeld auch mit? Nein, Frau Luna. Schön. Liebenswürdig bist du. Ich bekomme Besuch. Ach so. Apropos, wir schreiben doch natürlich ein ganz vornehmes Lustspiel. Natürlich. Und was nehmen wir für einen Titel? Der Lampenschirm. Der Lampenschirm? Ja, der Lampenschirm. Oder die Teemaschine, ist doch ganz egal. Und das Publikum? Sag mir nichts über das Publikum. Das Publikum ist gütig. Es lacht sogar an Stellen, wo es nichts zu lachen gibt. Und wenn keiner lacht? Dann lache ich. Über wen? Über mich. Herr Erichsen, der Gerichtsvollzieher ist wieder da. Ach, schauderhaft, diese ewigen Unterbrechungen. Na, unser Stück muss doch weitergehen. Wir sind schon mittendrin. Der Gerichtsvollzieher soll reinkommen, Frau Luna. Guten Abend, Herr Erichsen. Guten Abend, Herr Gerichtsvollzieher. Guten Abend. Darf ich bekannt machen? Herr Jannik Erfurt, Herr Manteuffel. Freilich. Eigentlich heißt er ja Engel, aber darf ein Gerichtsvollzieher so heißen? Aber ich bitte Sie, Herr Erichsen. Was verschafft mir die Ehre? Es ist vom Vormundschaftsgericht in Münster. Münster ist eine schöne Gegend, aber anhänglich. Wie viel macht's denn? 68 Mark 62. Kinder, Kinder. Wann warst denn du in Münster? Nie. Ich habe sie in Tilsit kennengelernt. So, 68 und 62. Ja. Dankeschön, danke. Ein Herr möchte Sie sprechen. Donnerwetter. Sieh dir das an. Exzellenz Baron Dietz von Tadenath. Der Elstenthal lässt sich den Ulk was kosten. Sogar Visitenkarten hat er drucken lassen. Ja. Tritt näher, mein Freund. Namt. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt... Exzellenz, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Ich wünsche auf der Stelle in Ohnmacht zu fallen. Ein Missverständnis. Aber bitte. Von Tatenart, Ihr Namen, meine Herren. Guten Abend. Herr Jannik Erfurt und Herr von Manteuffel. Freut mich sehr. Ja. Zum größten Teil kenne ich ja Ihre Familie natürlich. Sind Sie ein Bruder von dem... Weiß nicht... Exzellenz. Also, das wissen Sie nicht? Ja, ich weiß nicht, welchen Bruder, Exzellenz, meinen. Da, Ihren Bruder natürlich. Ach so, ja. Ja, Exzellenz, jawohl. Na, also, ist also Ihr Bruder. Na, ist ja sehr interessant. Vorgestern war ich nur bei ihm zur Jagd. So, aber leider ist meine Zeit gemessen. Aber bitte, lass dich von mir nicht aufhalten. Soll ich Ihren Bruder grüßen? Ich bitte darum, Exzellenz. Und von wem darf ich? Ja, von mir. Achso, natürlich, sehr erfreut. Empfehlung, Herr von Manteuffel. Mein Kompliment, Exzellenz. Erfurt, würdest du die Freundlichkeit haben, dich für einige Minuten ins Schlafzimmer nebenan zu begeben? Ja, aber... Du wolltest doch ohnehin dein Stück zu schreiben beginnen. Ja, ich gehe schon. Ja. So, darf ich Exzellenz gehorsamst bitten, Platz zu nehmen? Danke. Und gestatten mir ferner, Exzellenz, zuerst eine Erklärung für mein rüpelhaftes Benehmen abgeben zu dürfen. Einer meiner Kollegen erlaubt sich des Öfteren einen kleinen Scherz. Habe ich ja schon kapiert, war sehr amüsant. I wie Irrsinn, D wie Dummheit, war sehr amüsant. Übrigens, dieser Manteuffel ist ja seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. So? Ja, unverkennbar. Naja, Adel bleibt Adel. Natürlich. Womit kann ich dienen, Exzellenz? Tja, Sie werden sich natürlich wundern, dass ich nach unserer telefonischen Rücksprache... Exzellenz. Aber lassen Sie, war sehr amüsant, O wie Ochse, T wie Turteltaube. Sehr spaßhaft. Also, dass ich trotzdem noch persönlich zu Ihnen komme. Aber Hoheit, reißt mir den Kopf ab, wenn ich Sie nicht für unser Hoftheater engagiere. Hoheit ist nämlich, also unter uns gesagt, ganz hier hirnalbern nach Ihnen. Hoheit hat Sie neulich gesehen in Dingskirchen in als, na... Hamlet. Nee, in Husarenfieber. Also da haben Sie Hoheit großartig gefallen. Wirklich, Exzellenz? Ja. Was wollen Sie nun für Gage haben? Exzellenz. Der Antrag ist sehr schmeichelhaft und ehrenvoll für mich. Aber wenn Sie es mir nicht übel nehmen wollten, Exzellenz, um ans Hoftheater zu gehen, bin ich doch noch zu lebenslustig. So, Wieso? Also natürlich. Aber wie meinen Sie das eigentlich? Ich meine, Exzellenz, um mich begraben zu lassen. Dazu bin ich noch zu lebendig. Ach so, also da können Sie ganz unbesorgt sein. Das legt sich bei uns. Außerdem bin ich ja auch noch da. Und da Sie aber selber davon anfangen, mein lieber Freund, so will ich Ihnen gestehen, Sie sind mir immer noch ein bisschen zu lebhaft auf der Bühne, wissen Sie? Temperament ist ja ganz schön, aber immer mit Schnelligkeit verknüpft. Nee, also Hoheit kann dann nicht mehr so schnell, so. Ja, folgen. Kann er nicht mehr so schnell folgen. Aha. Ja, nee, das kann er nicht, nee. Und unter uns gesagt, mein lieber Freund, also Herr Eriksen, der alte, gute Hoftheaterstil, der hatte ja auch sein Gutes. Diese neue Richtung, Herr Eriksen, also mir gefällt sie ja nicht. Nee, tut sie nicht. Sehen Sie früher. Zum Beispiel in der Jungfrau von Orlean, also meinetwegen Jungfrau von Orlean, ja, da kam der Raoul, machte vor seinem König eine tadellose Verbeugung, wie sie es gehört, und dann sagte er laut und deutlich, was er zu sagen hatte. Und heute da, also heute kommt so ein Lümmel rausgestolpert, vor Erschöpfung, sagt er, sieht aus wie ein Hundefänger, weil er vom Schlachtfeld kommt, sagt er, und keucht, weil er syrant ist, sagt er, irgendwas vor sich hin, was kein Mensch verstehen kann. Nee, nee, nee, nee. Sehen Sie, da pfeife ich lieber auf die ganze Illusion. Glaubt ihm doch kein Mensch, dass er vom Schlachtfeld kommt. Weiß ja jeder, er kommt aus der Jadrobe. Ist doch alles nur Theater. Nee. Natürlich. Eben. Das ist also die neue Richtung. Ja. Sehen Sie, da gastierte unlängst die Schmetterbach bei uns. Und was glauben Sie, was diese Person tut? Sie setzt sich als Carmen auf den Tisch. Also nun können Sie sich denken, ja? Hoheit war ganz blass geworden. Entsetzlich! Eine Schweinerei, muss ich schon sagen. Und außerdem, die hat's nötig, dieses alte Radieschen. Exzellenz, Exzellenz, sprechen von meiner Tante. Ja, um Gottes Willen, das... Ja, das alte Radieschen ist meine Tante, jawohl. Donnerwetter, Donnerwetter. Also da bitte ich tausendmal um Entschuldigung, nehme das Radieschen natürlich zurück. Was liegt, das liegt. Das liegt, jawohl, das liegt. Exzellenz, mein stark ausgeprägter Familiensinn verbietet mir, an eine Bühne abzuschließen, deren verantwortlicher Leiter meine hochverehrungswürdige Frau Tante als altes Frühlingsgemüse bezeichnet. Aber ja, und außerdem muss ich schon deshalb den Antrag, so ehrenvoll er für mich auch ist, ablehnen, weil er nicht in mein Stück passt. Was? Verstehen Sie? Käme ein Engagement zustande, so wäre das so etwas wie eine Handlung. Wir aber wollen keine Handlung. Man muss sich da sehr vorsehen, Exzellenz. Aber ich verstehe Sie ja nicht. Ja, das macht nichts, Exzellenz. Naja, Sie machen mich aber unglücklich, lieber Freund. Wie soll ich Hoheit das beibringen? Ich kann der Hoheit unmöglich sagen, Sie wollen nicht. Nee, nee, dann ist er sehr böse. Also gut, Exzellenz, dann verlange ich eben zu viel Gage. Wie viel gedacht mir, Exzellenz, nicht zu geben? Tja, das nun... Glauben, Exzellenz, dass eine Forderung von 30.000 Mark genügen Was? Würde, um Hoheit abzuschrecken? Natürlich ohne, dass Hoheit die Absicht durchschaut. 30.000 Mark? Um ja. Gottes Willen, das kann er ja nicht zahlen. Bestimmt nicht? Nee, das kann er nicht. Na gut, dann machen wir es so. Also passen Sie auf, ich werde noch heute mit Hoheit telefonieren und Sie dann sofort über Hoheits Absicht verständigen, ja? Herr Eriksen, es hat mich außerordentlich gefreut. Verzeihung, Exzellenz, da fällt mir etwas ein. Ich habe doch einen unglaublich talentierten Kollegen, Herrn Erfurt. Ja. Er ist nebenan. Erfurt? Ja? Komm doch mal raus. Ein unglaublich talentierter Bursche. Ja, bitte? Exzellenz interessiert sich für dich. Was? Du sollst ihm etwas vorsprechen. Um Gottes Willen, ich kann nicht vorsprechen. Na, also das sahen ja nun alle, nicht wahr? Irgendwas werden sie doch wohl können. Sagen wir mal, Mortimer? Hat doch jeder studiert. Ja, aber Exzellenz, mein Fach... Er ziert sich wie ein kleines Mädchen. Du wirst den Mortimer vorsprechen. Ich bin doch Komiker. Ja, deshalb sollst du doch etwas Ernstes aufsagen. Das wird sehr komisch. Exzellenz, würden Sie so freundlich sein und die Maria Stuart lesen, oder soll ich? Nee. Lassen Sie mal. Ich bin sehr gut als Maria. Also, los. Hier ist der Schiller. Vielleicht den großen Auftritt im dritten Akt. Ja, da ist er. Ich höre alles. Was? Ich höre nichts. Ich hörte alles. Ah, ach so. Ich hörte alles. Du hast gesiegt. Du tratst in den Staub. Du warst die Königin, sie der Verbrecher. Ich bin entzückt von deinem Mut. Ich bete dich an wie eine Göttin. Groß und herrlich erscheinst du mir in diesem Augenblick. Ihr spracht mit Lästern, überbrachtet ihm mein Schreiben, mein Geschenk. O, redet, Sir. Wie dich der edle, königliche Zorn umglänzte, deine Reize mir verklärte. Du bist das schönste Weib auf dieser Erde. Ich bitte euch, Sir, stillt meine Ungeduld. Oh, dann ist's aus. Sachen Sie mal. Und müsste ich auch die Königin durchbohren? Augenblick. Ich habe es auf die Hostie geschworen. Aber so weit sind wir doch noch gar nicht. Was ist mir alles Leben gegen dich und meine Liebe? Nein. Mag der Weltenband sich lösen, eine zweite Wasserflut herwogend, ja, alles Atmende verschlingen? Nein, noch nicht. Ich achte nichts mehr. ich dir entsage, ehe nahe sich das Ende aller Tage. Ach so, da sind sie schon, Herr Mumm. Gott, welche Sprache, Sir, und welche Blicke. Sie schrecken, sie verscheuchen mich. Das Leben ist nur ein Moment, der Tod ist auch nur einer. Man schleife mich nach Typhon, Glied für Glied, zerreiße man mit glühender Eisenzange, wenn ich dich, Heißgeliebte, umfange. Unsinniger zurück. An dieser Brust, auf diesem liebeatmenden Munde. Um Gottes Willen, Sir, lasst mich hineingehen. Der ist ein Rasender, der nicht das Glück festhält in unauflöslicher Umarmung, wenn es ein Gott in seine Hand gegeben. Ich will dich retten, kostet es 1000 Leben. Ich rette dich, ich will es. Doch so wahr Gott lebt, ich schwör's, ich will dich auch besitzen. Was ist denn das? Evchen, das ist der erste Aktschluss, mein liebes Kind. Gestatten Sie, Exzellenz? Meine Tochter. Ja, allerliebst. Jetzt schneit's. So ein Wetter heute. Morgenrot, Morgenrot. Tatatü, tatü, tatut. 9 Uhr schon. Wenn ich nur wüsste, ob der Herr Erichsen Probe hat. Ich werde einmal zart anklopfen. Vielleicht. Herr Erichsen, 9 Uhr. Haben Sie heute keine Probe? Jesus, Maria und Josef, ich komme schon. Guten Morgen. Ist Herr Erichsen vielleicht zu sprechen? Nein, das tut mir leid. Herr Erichsen schläft noch. Jetzt noch? Dann werden Sie ihn wecken, meine gute Frau Luna. Luno. Luno, also meine gute Frau Luno. Und dann bringen Sie uns ein bisschen Kaffee. Ja, aber... Pflegt mein Sohn immer so lange zu schlafen? Nein, nur wenn... Allmächtiger Gott, Sie sind sein Vater. Ja. Ach, du lieber Gott, sehen Sie, Herr Erichsen, das muss mir passieren. Sie sind der Vater. Ich scheine ja einen gewaltigen Eindruck auf Sie gemacht zu haben. Also nicht wahr, meine liebe Frau Luno? Etwas Kaffee und recht stark. Ich bin die ganze Nacht gefahren. Die Nacht? Na sowas. Na, da wird der Herr Sohn eine Freude haben. Ach, du lieber Gott, ach, du lieber Gott. Eine etwas nervöse alte Dame. Nur... Dann wollen wir einmal. Ich habe keine Probe, Frau Lunow. Und wenn auch Besuch kommt, ganz gleich wer es ist, sagen Sie, ich bin nicht zu Hause. Dann kann ich ja wieder gehen. Was ist los? Willst du deinen Vater hinauswerfen lassen? Wen? Komm heraus und umarme deinen Erzeuger. Oh, allmächtiger Gott. Das ist ja reizend, nein, das ist ja reizend, nein, so eine sinnige Überraschung. Moment, ich bin gleich bei dir draußen. Oder sag mal, möchtest du nicht noch eine Viertelstunde spazieren gehen? Es ist so prachtvolles Wetter. Es schneit ja wie nicht gescheit. Ja, das meine ich ja gerade, wundervolles Schneegestöber, das hast du doch so gerne. Ich bleibe hier und warte. Ein gemütliches Zimmer hast du hier. Na? Ah ja, ja, ja, ja, ja. Was ist denn das? Ach so. Süße kleine Damenschuhe. Du, hör mal, Hans-Karl. Ich möchte vielleicht doch noch eine Viertelstunde in das prachtvolle Schneegestöber gehen. Da siehst du, das ist recht so. So, da bringe ich den Kaffee. Gehen Sie fort, Herr Erichsen. Mein Sohn meinte, die frische Luft würde mir nach der anstrengenden Bahnfahrt gut tun. Ich komme aber bald wieder. Ach, du lieber Gott. Nein, die jungen Leute. Sonst ist er so solide. Sie haben Ihre Schuhe hier liegen lassen, Frau Luno. Meine Schuhe? Ja. Jesus, Maria und Josef, die Schuhe von dem... von mir. Meine Schuhe. Ich bin in der letzten Zeit so schusselig geworden. Guten Morgen, Frau Luno. Ich bringe Sie hinaus. Er ist fort. Komm schnell, Kleines. Um Gottes Willen, er wird doch nichts gemerkt haben. Mach keine Spur. Mach nur schnell, Liebling, ehe er zurückkommt. Ja, wo sind denn die Schuhe? Zum Donnerwetter noch mal, Frau Luna, wo sind denn die Schuhe? Schrei nicht so. Ich zittere am ganzen Leibe. Sei still. ich stelle sie vor die Tür. Ah, ja, ja. Hier sind die Schuhe. Komm her, ich ziehe sie dir an. Mach dir inzwischen die Haare zurecht. Oh, oh, oh, nicht so fest. Ach, nicht so fest. Wenn dein Vater nicht zu früh zurückkommt. Er wird schon nicht. Da ist er. Schnell in den anderen Schuh. Komm, möchte bloß wissen, wie mein Alter auf diese blödsinnige Idee gekommen ist, mich zu überraschen. Fester. Ach, nun wieder fester. Da haben wir's. Oh. Das Schuhband ist gerissen. Verdammt. Ach. Ihr Vater ist wieder da. In der Küche. Er konnte es draußen nicht länger aushalten. Ach, der arme Kerl. Soll ich ihm eine Tasse Kaffee rausbringen? Lassen Sie ihn hier herein, Frau Luno. Sagen Sie ihm, es wäre zwar eine Schülerin von mir gekommen, aber das mache überhaupt nichts aus. Eine Schülerin? Ja. Hans! Schnell, schnell, schnell. Gib mir ein Buch, irgendeines. Also, Fräulein Kreuzkopf, das müssen Sie anders sprechen, Fräulein Kreuzkopf. Lebt wohl, ihr Berge, ihr getrieben, ihr herein. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, wenn ich störe. Grüß dich Gott, mein alter Herr. Darf ich dich mit Fräulein Kreuzkopf bekannt machen? Einer Schülerin von mir. Mein Gram durchfurchter Vater. Ja. So, wie gut, dass du mich vorhin geweckt hast. Ich hatte wahrhaftig beinahe auf die Schülerin vergessen. Das könnte mir nicht passieren, wenn ich eine so reizende Schülerin erwarte. Aber nun störe ich wohl den Unterricht. Ich gehe wieder. Ja, das wäre mir auch lieber. Du passt nicht in mein Stück. In dein Stück? Ja, zum Teufel. Es soll ein Lustspiel werden und kein Zirkus. Du bist verrückt. Naja, sonst würde ich ja kein Stück schreiben. Ich dachte, du würdest nichts dagegen haben, dass ich hier frühstücke. Ich habe einige Kleinigkeiten dazu besorgt, liebes Fräulein. Sie werden mir doch keinen Korb geben. Oh. Nein? Oh, wie charmant. Ich kenne Sie schon lange, Herr Erichsen, aus den Schilderungen Ihres Sohnes. Allmächtiger Gott. Ach, Sie brauchen nicht zu erschrecken, er hat nur Gutes von Ihnen erzählt. Nanu? Sehr richtig, Nanu. Darf ich Ihnen ein Brötchen mit Marmelade zurechtmachen? Das wäre reizend von Ihnen. Du isst doch sonst nie Marmelade. Lass mich doch. Darf ich Ihnen inzwischen eine Tasse Kaffee eingießen? Nein, nein, nein, das verbiete ich. Fräulein Kreuzkopf, tun Sie mir den Gefallen und schenken Sie ein. Sie wissen nicht, was das für eine Katastrophe gibt. Du hältst mich aber wirklich für ungeschickter, als ich bin. So lass doch los. Gleich wird... Oh, na bitte, na bitte. Weil du deinen greisen Vater nervös gemacht hast. Kaffee auf das schöne Tischtuch. Gieße wenigstens etwas Milch hinterher. Ältere Herren sollen jungen Mädchen eben keinen Kaffee eingießen. Es wäre ungalant gewesen, wenn Herr Erichsen gar nicht ein bisschen gezittert hätte. Bravo. Wenn ich die Herrschaften störe, kann ich ja gehen. Wir hätten nichts dagegen. Mhm. Ist das der Dank, dass ich dir erlaubt habe, aus der Küche herauszukommen? Nun erzähle, Alter. Wo kommst du her? Aus Russland. Von meiner Konzertreise. Viel Geld verdient, ne? Es geht. Was macht die liebe Verwandtschaft? Sie lebt. In anderen Familien stirbt doch hin und wieder jemand. Bei uns nicht. Traurig. Einen Moment. Hier, Krematorium. Was? Die Landesirrenanstalt. Ach so, ja, ich soll sofort in die Irrenanstalt kommen, ja. Hören Sie mal, ich glaube, Sie sind wohl verrückt, nicht? Und einen schönen Gruß an Herrn Elfzenthal. So, diesmal war er es aber wirklich. Und nun, alter Herr, jetzt müssen wir dich allein lassen. Ich habe eine kurze Umbesetzungsprobe. Ich werde die Gelegenheit benutzen, Sie nach Hause zu begleiten, Fräulein Kreuzkopf. Mhm. Denn lieber möchte ich Sie in dem Rachen eines Löwen wissen, als in den Klauen dieses scheinheiligen Priesters. Oh. Auf Wiedersehen, Herr Erichsen. Man reißt uns auseinander. Wir Armen. Auf Wiedersehen, mein liebes Fräulein. Kann ich abräumen, Herr Erichsen? Bitte, Frau Luno. Ist mein Sohn immer so fleißig? Wie meinen Sie, Herr Erichsen? Er gab doch schon in aller Frühe Unterricht. Ja, sehen Sie, so ist er. In aller Frühe gibt er schon Unterricht. Ich sage so oft zu ihm, Herr Erichsen, sage ich, schonen Sie sich doch ein bisschen und geben Sie nicht so viel Unterricht. Aber glauben Sie, der hört? Nein, nein, der unterrichtet weiter. Die Bimmel geht doch in einer Tour. Ich komme ja schon. Wohnt hier der Schauspieler Erichsen? Ja. Ich möchte ihn sprechen. Die Stimme kenne ich doch. Wahrhaftiger Gott, Frau von Wieso. Oh, das Kniegegen, Meister. Wie geht es Ihnen, Sie gutes, liebes Mann? Wie kommen Sie hierher? Ich besuche meinen Sohn, aber Sie, wie kommen Sie hierher? Oh, Hans-Karl Erichsen ist Ihr Sohn? Ja. Oh. Was gibt's denn da zu lachen? Oh, ich freue mich ja nur so, dass ich Sie hier wiederfinde, meine liebe, gute, alte Lehrer. Der gibt auch Unterricht? Frau Luno, würden Sie uns bitte allein lassen? Und alles ganz wie früher. Sogar die Zigarrenasche auf der Krawatte. Sie schminke Futze. Schmutzefink. Haben Sie überhaupt all die Jahre einmal gedacht an Ihre kleine Schülerin? Ich habe nichts anderes getan. Und meine kleine Schülerin? Oh, ich habe nicht vergessen, meine alte Kapelle. Sie waren meine liebste Dirigent, weil man jede Note lesen konnte in Ihrer Physiognomie. Oh. Doch, doch, wundervoll. Und wenn Sie auf Ihrem Cello sitzen, so klingt das wie eine Nacht. Wie eine Nacht. Wie heißt das, was so schön singt? Nachtwächter. Oh ja, wie eine Nachtwächter. So. Apropos, was wollen Sie denn von meinem Sohn? Bitte lesen Sie. Junger Künstler sucht 20.000 Mark zur Deckung seiner Schulden. Sicherheit nicht vorhanden. Offerten unter HK Blödsinn an die Expedition dieses Blattes bis Mittwoch. Später einlaufende Offerten. Unter HK Blödsinn? Nicht übel, so ein Lausbub. Na, warte. Glauben Sie denn, dass jemand so verrückt ist, darauf einzugehen? Ich sein so verrückt. Ich bin verliebt in ihm. Ich bin so furchtbar verliebt in ihm. Seit 8 Tagen bin ich in dieser Stadt. Und seit ich ihn das erste Mal auf der Bühne spielen gesehen habe, kann ich nicht mehr schlafen ohne ihn. So? Und ich wollte ihm bringen das ganze Geld. Es hätte mir solche Freude gemacht. Ich wusste ja nicht, dass er hat einen so reichen Vater und dass Sie das sind. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie es ihm geben. Ich verspreche es Ihnen. Halten Sie es auch? Nein. Oh, Sie? Ich schwöre es Ihnen. Und Sie sind immer noch Witwe? Immer noch. Und wollen Sie nicht wieder heiraten? Liebe gnädige Frau, ich war verheiratet. Oh, Sie sagen das in so einem Ton. Somit scheinen Sie nicht viel von der Institution der Ehe zu halten. Oh, im Gegenteil, gnädige Frau. Aber sie ist wie alle Gewaltkuren. Die gute Wirkung spürt man erst, wenn man sie hinter sich hat. Mit anderen Worten, Sie suchen eine Frau. Mit Ihnen lässt sich trefflich streiten. Nein, diese Grübchen, wenn sie lachen. Das ist doch das Schönste an Ihnen. Oh, ich weiß, ich sei überall sehr beliebt, weil ich gleich, wenn ich so hineintrete, schmunzle. Ach, Frau von Wieso. Oh, pardon. Gestatten Sie, gnädige Frau, dass ich Ihnen meinen Sohn vorstelle. Frau von Wieso, eine Schülerin von mir. Christian, gnädige. Was? Ich bin eine große Verwunderin von Ihnen, Hans-Karl. Ich habe Sie gesehen als Hamlet. Ich war entgeistert. Ich habe gehört Ihren Tasso. Sie haben gesprochen wie eine Nachtwächter. Auf Wiedersehen, ich muss jetzt gehen. Ihr Herr Papa wird Ihnen alles erklären. Jana Bart. Du wirst mir einige Fragen beantworten müssen. Ja, an meiner Leiter, bitte, stand ein Weib. Das habe ich gesehen. Wenn sie auch nicht an deiner Leiter stand, so hat sie doch mit dir auf dem Sofa gesessen. Sanft umfasset Hanf ihren Leib. Da schämst du dich denn gar nicht. Kaum drehe ich dir den Rücken, benutzt du meine keusche Häuslichkeit als Absteigequartier. Was fassest du eigentlich? Na, willst du mir vielleicht sagen, wer diese Dame war und wie sie hieß? Wieso? Ja, weil ich es wissen will. Ich sage doch, wieso? Ach so, und was wollte sie? Sie wollte dir auf deine geschmackvolle Annonce 20.000 Mark bringen. Geschmackvoll oder nicht, die Annonce ist das Kind einer Wette. Wo sind die 20.000 Mark? Sie hat sie wieder mitgenommen. Wodurch veranlasst? Dadurch veranlasst, dass Sie und ich zufällig Jugendfreunde sind. Aha, aha. Als sie erfuhr, dass ich dein Sohn sei, konnte sie taktvoll ihre Absicht nicht mehr aufrechterhalten. So ist es. Na, es war jedenfalls eine sehr glückliche Idee von dir, mich heute Morgen zu überraschen. Du kommst hierher in aller Frühe, störst mich in meiner keuschen Häuslichkeit. Keuschlichen Häuslichkeit, sehr richtig, vermasselst mir im Handumdrehen ein Geschäft von 20.000 Mark, alles in 1,5 Stunden. Mein Kompliment, Herr Kapellmeister. Da es sich um eine Wette handelt, hättest du das Geld doch nicht genommen. Ob ich das Geld genommen hätte oder nicht, steht hier nicht zur Debatte. Tatsache ist, dass ich das Geld hätte bekommen können, was aber durch dein Dazwischenkommen vereitelt wurde. Du bist ersatzpflichtig. Was bin ich? Ersatzpflichtig. Und wenn ich keine 20.000 Mark habe? Na, dann gibt es noch einen anderen Weg, das Geld in der Familie zu halten. Du wirst die Dame ehelichen. Was werde ich diese Dame? Ehelichen. Du bist in meinen Augen so gut wie verlobt. Meinen Glückwunsch. Sachte, sachte, mein Junge. Du hast bis morgen Abend Zeit, entweder Geld oder ehelichen. Das ist Erpressung. Mag sein. Ach, Evchen, Fräulein Kreuzkopf. Ich werde mir die Sache an der frischen Luft, im herrlichen Schneegestöber, durch den Kopf gehen lassen. Sei so freundlich. Auf Wiedersehen. Himmel, Donner, Wetter! Warum bist du denn so wütend? Wieso, warum? Ich bin eben wütend. Du sollst dich doch nicht ärgern, nur wundern. Ach, lass mich doch mit dem Quatsch zufrieden. Mit uns beiden geht das auch nicht so weiter. Frau Luna hat ganz recht, unser Verhältnis muss ein Ende haben. Hans Karl! Schrei nicht so! Schickt sich das vielleicht, dass ich ein anständiges Mädchen wie dich verführe und mir nichts, dir nichts an mich kette? Hans! Dass ich dich verführt habe, ist noch nicht das größte Verbrechen. Aber dass ich dich hier behalte und dich immer verliebter mache, das ist eine ganz große Gemeinheit. Ich weiß doch, dass du mich nicht heiraten kannst. Wenn ich trotzdem hier bleibe, so ist das meine Sache. Nein, das ist meine Sache. Und das muss ein Ende haben. Ach, du liebst mich nicht mehr. Eben weil ich dich liebe, geht das nicht mehr so weiter. Sag mir doch gerade heraus, dass du mich nicht mehr magst. Das ist weniger grausam als das, was du tust. Oh Gott, im Himmel, mein Herz. Wie das zwickt. Lebe wohl, Hans. Darf ich mir eine Frage erlauben? A, warum weinst du? B, wohin willst du? Du fragst. Ich denke, du liebst mich. Ja. Ja, unendlich. Ja, ist dir denn der Gedanke so unerträglich, meine Frau zu werden? Deine... Ja, nun ja. Unser Verhältnis muss doch ein Ende haben, sag ich doch. Hans! Schrei doch nicht so. Willst du oder willst du nicht? Ja, aber ich... Ja, also willst du oder willst du nicht? Ob ich... Nein, sag es jetzt noch nicht. Tu mir den Gefallen, lass mich noch ein bisschen zappeln. Wir brauchen noch etwas für den dritten Akt. Überlege es in aller Ruhe und sage mir morgen ja oder nein. Es ist so schön, in Spannung zu leben. Ich habe eine Todesangst, dass du nein sagst. Geliebter. Ich will dir mal was sagen, du Fratz. Hast du mich lieb, Evchen? Ich hab dich lieb, Hans. Störe ich? Im Gegenteil, Exzellenz. Ja. Wir haben uns soeben verlobt. Nicht verlobt. Er hat nur gefragt, ob ich möchte. Und ob ich möchte, sag ich erst im dritten Akt. Sie reizender kleiner Mistkäfer, Sie. Also meine aufrichtigen Wünsche. Werden Sie glücklich und machen Sie auch Ihren Papa glücklich. Oh. Exzellenz. Gegen Sie ist der verflossene Lot der reinste Waisenknabe. Aber ich werde Sie lehren, Ihren zukünftigen Chef durch den Kakao zu ziehen. Meinen zukünftigen? Ja, denken Sie sich, Hoheit ist einverstanden. Mit 30.000? Mit 30.000? Das ist zu viel! Ja, das sage ich doch. Was ist los, Hans Kadel? Mit 30.000 Mark ans Hoftheater engagiert. Hurra! Pardon. Komm nur herein, Großpapa, und sei Zeuge meiner Schmach. Gestatten Sie, Exzellenz? Der Herr Großpapa? Freut mich sehr. Jetzt kenne ich so ziemlich die ganze Familie. Sind Sie nun väterlicherseits oder mütterlicherseits? Wie meinen Sie das, mein sehr geehrter Herr? Ja, ich meine, ob Sie väterlicherseits oder mütterlicherseits sind. Beides. Eben. Oh, pardon. Wir stören. Oh nein, ganz und gar nicht. Gestatten Sie, Exzellenz, mein Vater, Exzellenz von Tadenat, meine Stiefmutter. Lümmel. Was hat er gesagt? Er hat Sie mit einem Stiefmütterchen verglichen. Ich bin entzückt. Aber eines, lassen Sie sich sachsamer, lieber Erichsen. Ich habe ja sehr viel Sinn für Humor. Ich habe Ihnen Ihre Tante Spetterbach geglaubt. Ich habe Ihnen Ihr Fräulein Tochter geglaubt. Ich habe Ihnen Ihren Großpapa geglaubt. Aber Ihren Papa, Ihren Vater... Nehmen Sie es mir nicht übel, den glaube ich Ihnen nun nicht mehr. Hat mich sehr gefreut. Halt, Exzellenz. Sie dürfen mich nicht verlassen, ohne mir zu versprechen, alles zu versuchen, das Engagement wieder rückgängig zu machen. Was? Warum denn um Himmels Willen? Ja, weil es sonst ein Stück wird und es soll doch keins werden. Herr Erichsen! Was ist denn jetzt schon wieder los? Draußen stehen zwei Männer mit einem nackten Herrn. Frau Luno! Sagen Sie diesen beiden Männern und diesem nackten Herrn, dass sie weder hier rein noch überhaupt in meinem Stück vorkommen können. Ich schreibe doch keine Posse zum Donnerwetter! Diese Notiz über die künstliche Befruchtung lese ich jetzt zum 2000. Mal. Wenn das deine einzige Hoffnung ist, wo willst du hin? Ins Schneegestöber. Du bleibst hier. Du hast ein Rendezvous mit Frau von Wüsow, das leide ich nicht. Entweder du heiratest diese Dame oder zahlst das Lösegeld. Posieren gibt's nicht. Das ist freiheitsberaubend. Das ist moderne Fürsorge. Wenn ich sie heiraten soll, muss ich Gelegenheit haben, sie näher kennenzulernen. Wenn du sie näher kennenlernst, wirst du sie nicht heiraten. Sie ist keine Frau für dich. Hast du Nachteiliges über sie gehört? Eben nicht. Sehr freundlich. Wie geht es deinem nackten Freund? Ich danke. Gut. Er liegt mit Wärmflaschen in meinem Bett. Aha. Und was war los mit ihm? Ich weiß es nicht. Er war noch nicht vernehmungsfähig. Als ich ihn in Empfang nahm, klapperte er so mit den Zähnen, dass ich kein Wort verstanden habe. Seltsam. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden. Die Exzellenz ist wieder da. Ich lasse bitten. Da störe ich nur. Und einen schönen Gruß an Frau von Wüsow. Danke, Ergebnis. Verehrung, Exzellenz. Ja, Verehrung, mein Bester. Also, mein lieber junger Freund... Darf ich Exzellenz bitten, Platz zu nehmen? Danke sehr. Ja, also, mein lieber junger Freund... Wie Sie sehen, komme ich nochmals eigenhändig hierher, um Ihnen mein Bedauern über die ganze Verfahrensangelegenheit auszudrücken. Stellen Sie sich nun mal mein Entsetzen vor, wie Hoheit am Telefon sagt, einverstanden. Und meines, Exzellenz, als ich davon erfuhr. Übrigens hat mir mein Vater sehr zugeredet und ich bin nun doch ganz glücklich, dass es so gekommen ist. 30.000 Mark, das sind schließlich kein Pappenstiel. Ach du lieber Jott, auch das noch. Die ganze Sache ist ja ein Irrtum. Wie meinen Sie? Naja, denken Sie mal an. Hoheit hat am Telefon 310.000 Mark verstanden. Oh. Ja, ja, deshalb hat er ja auch einverstanden gesagt. Und wie ich eben nochmals mit ihm telefoniert habe, da klärt sich das ganze Missverständnis auf. Inzwischen habe ich Ihnen aber doch die Perfektuierung des Vertrages bestätigt. Ach, ja, wir möchten Ihnen nun eine Abfindungssumme von... 3.000 Mark anbieten, wenn Sie von dem Vertrag zurücktreten. Ja, Exzellenz, es fällt mir schwer, sehr schwer, Exzellenz, aber ich habe doch richtig verstanden. Hm? 3.000 Mark. Ja, ja. Nicht? Nicht 3 Mark. Nein, 3.000. Hier ist der Scheck. Tja, also ich freue mich, dass wir so zufrieden auseinanderkommen. Exzellenz. Übrigens, da die Sache ausgegangen ist, wie es Hornberger schießen, fällt mir ein, hätte ich ja überhaupt nicht zu kommen brauchen. Oh, das will ich nicht sagen, Exzellenz. Wieso? Für mein Stück war es ganz ulkig. Mhm. Aber nun kann ich sie nicht mehr brauchen. Sie können sich jetzt abschminken. Gut, da hast du recht. Das will ich auch machen. So, Monokel und Bart. Elfzental! Ganz recht, mein Duchteltäubchen. E wie eklig, reingefallen, L wie Lümmel. Du elender Schmierenkommet! Was soll das denn das? Das war wirklich deine letzte Rolle. Was ist da? Schmierenkommet, ja. Was ist denn los? Na bitte, Platz, da den Nachricht zum Bescheid. Halt ihn aus, halt ihn aus! Oh, au! Ich hab heute keinen guten Tag. So ein Lümmel. Was wollte der Elfzental? Mich veräppeln. Elfzental war der Intendant. Aber gestern doch nicht. Gestern nicht. Und heute Vormittag auch nicht. Aber eben, war er es. Würdest du so freundlich sein und mir etwas heißen Tee machen lassen? Frau Luno? Ja? Machen Sie heißen Tee. Und möchtest du jetzt so freundlich sein, zu erzählen, was vorgefallen ist? Ich habe dir eine Mitteilung von eminenter Tragweite zu machen. Ich höre. Ich weiß nicht, wie du es auffassen wirst. Ich auch nicht. Du erinnerst dich, dass wir gestern von der Kombowska sprachen. Jener hysterischen Ziege mit der 16-jährigen Tochter. Ganz recht. Du sprachst nicht sonderlich günstig über sie. Nein, und gestern Abend war ich bei ihr zum Abendbrot. So. Ja, du hattest mich herausgeschmissen. Da fand ich zu Hause diese Einladung und da bin ich hingegangen. Na, und? Sie gab mir sehr viel zu trinken und sprach wieder den ganzen Abend von dem wunderbaren Körper ihrer Tochter. Und schließlich habe ich mich verlobt. Allmächtiger Gott. Leider muss ich fürchten, Hans-Karl, dass du die Größe meines Unglücks noch nicht in seiner Gänze ermisst. Ach, was kann es Schlimmeres geben als diese Schwiegermutter? Ich habe mich nämlich nicht mit der Kleinen verlobt, sondern mit der Alten. Janek! Ich war ja so besoffen. Und ich möchte dich deshalb bitten zu vergessen, was ich im ersten Akt über diese Dame gesagt habe. Du armes Luder. Kannst du dir meinen Zustand denken, als ich heute Morgen erwachte? Mein physischer Kater war so groß, dass ich zunächst nicht wusste, ob ich das Entsetzliche nur geträumt hatte. Um mir darüber Gewissheit zu verschaffen, beschloss ich zunächst, mir durch ein heißes Bad den Alkohol aus dem Körper zu treiben. Dann, wie ich so in der Badewanne sitze, klingelt es. Wie niemand öffnet, klingelt es wieder. Klingle du nur. denke ich. Da bimmelt es, dass ich denke, die Bude fällt ein. Ich raus aus der Wanne, so wie mich Gott geschaffen hat, über den eiskalten Korridor, die Entree-Tür aufgerissen und wer steht draußen? Deine Braut. Unsinn, der Bettler und sagt mir, ich soll mich nicht ärgern, ich soll mich nur wundern. Den habe ich aber die Treppe hinuntergeschmissen, dass der Podex wackelte. Unnötig zu sagen, dass, als ich ihm noch ein paar freundliche Worte nachrief, die Entree-Tür ins Schloss fiel. Und nun stand ich draußen, nur mit Wasser und Seifenschaum bekleidet. Mein Nachbar ist die Schutz- und Ratstelle für alleinstehende junge Mädchen. Die ältere Jungfrau, die mir öffnete, stieß einen Schrei aus, der genügt hätte, sie als Nachfolgerin der Wolter fürs Burgtheater zu legitimieren. Sie warf mir die Tür mit einer Vehemenz vor der Nase zu, dass ich von Glück sagen kann, dass ich mir nichts geklemmt habe. Als ich an die Tür pumperte, hörte ich, dass sie in die Rettungsgesellschaft telefonierte. Da gleichzeitig liebliche Kinderstimmen die Treppe heraufkamen, floh ich auf den Boden. Dort wurde ich wenige Minuten später von zwei Männern in weißen Kitteln abgeholt und in die Landesirrenanstalt transportiert. Ich gab dem Arzt eine Telefonnummer und beschwor ihn, dich anzurufen, damit du bezeugen könntest, dass ich vollständig normal sei. Das hätte ich niemals bezeugt. Es meldete sich aber das Krematorium, worauf man mich kalt duschte. Wie ich es dann doch fertig brachte, den Direktor zu bewegen, mich zu dir zu bringen, weiß ich nicht mehr. Herr... Was gibt's denn, Frau Luna? Der Bettler. Um Gottes Willen, versteck mich. Ich habe ihm das Rückgrat gebrochen. Ha, so weit ist es also mit dir gekommen, dass du dich vor einem Bettler verstecken musst. Da ist er schon. Guten Abend, mein geehrter Herr. Ich hoffe, mein geehrter Herr, dass Sie den heutigen Tag in angenehmer Weise verbracht haben, wie ich hoffe, dass Ihnen mein Wahlspruch auch über den morgigen Tag hinweg helfen möge. Ärgern Sie sich nicht, wundern Sie sich nur. Das möchte ich Ihnen auch empfehlen, Opapa. Ich nehme an, dass Sie sich heute über meinen Freund sehr gewundert haben, ne? Mein geehrter Herr, de mortuis nihil nisi bene. Ja, ich kann verstehen, dass er für Sie gestorben ist. Aber höre, oh Papa, er ist schlimmer als tot. Er ist verlobt. Oh, ich werde wieder zu Ihnen kommen. Er ist ja freundlich. Kannst du mir 5 Mark borgen? Lassen Sie nur, mein Herr. Ich habe Sie heute schon einmal nackt gesehen. Von Ihnen nehme ich kein Geld. Sie machen mir Spaß. Zu Ihnen komme ich umsonst. Hallo? Frau Komposka, guten Tag. Guten Tag, liebe Frau. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Ja, er hat es mir erzählt. Ja, er ist noch hier. Na, es geht ihm nicht besonders gut. Nein. Er sagte, er wäre schon oft angeheitert gewesen, aber so betrunken wie gestern, als er sich mit Ihnen verlobt hat. So besoffen sei er sein ganzes Leben nicht gewesen. Hallo? Hallo? Hallo? Sie ist in Ohnmacht gefallen. Wie bist du los? Du bist ein Genie. Mein Retter, mein Hans-Karl, mein Retter. Draußen ist wieder ein Verrückter. Nanu? Er hat eine Uniform an wie ein Geldbriefträger und behauptet, er wäre auch einer. Was ist denn daran so Verrückte? Er behauptet. Aber beherrschen Sie sich doch, Frau Luno. Er behauptet, er hätte 20.000 Mark für Sie. Und wie sieht er denn sonst aus? Er hat einen Vollbart. Elfzental. Herein mit ihm. Und sagen Sie nicht, dass wir gelacht haben. Du, Opapa, du hältst dich im Hintergrund und besetzt sofort nach seinem Eintritt die Tür, um ihm den Rückzug abzuschneiden. Sehr wohl, mein geehrter Herr. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Seht, wie es da wieder kommt. Wie meinen Sie? Du kommst in so fragwürdiger Gestalt. Bitte? Sei dein Beginnen boshaft oder liebreich? Ich rede doch mit dir. Ich verstehe. Ich nenne dich Hamlet, Fürst, Vater, Dänenkönig, Elfzental. Runter mit dem Vollbart, du verdammter Scheiler! Wir sind des trockenen Tons und satt, alter Faust. Entschuldigung. Ärgern Sie sich nicht, mein geehrter Herr. Wundern Sie sich nur. Ich muss sagen... Oh, verzeihen Sie, wir müssen um Entschuldigung bitten. Wir haben Sie für einen Kollegen gehalten, von dem wir glaubten, dass er einen Witz mit uns machen wolle. Zu uns kommt nämlich nie ein Geldbriefträger. Das Ding ist gut, ja. Sind Sie Herr Erichsen? Jawohl. Ich habe 20.000 Mark für Sie. Von wem? Den Absender kann ich nicht entziffern. Hier, vielleicht können Sie... Ja, von einer Verehrerin von Ihre Kunststücke. Eine Dame? Ja, ich kenne diese Dame. Wie heißt sie? Wieso? Weil ich's wissen will. Na ja, ich sage doch, Frau von Wieso. Und wieso kommt sie dazu? Ja, auf meine Annonce, du Rindvieh. Als sie mir das Geld bringen wollte, stellte sich heraus, dass sie meinen Vater kannte. Ein unmöglicher Zufall, den uns in unserem Stück natürlich kein Mensch glauben wird. Nun traute sie es sich nicht mehr, das Geld mir zu geben. Deshalb schickte sie es anonym, sehr anständig. 4, 5, 6, 7, 8, die Scheine kleben so. Geld ist schmutzig. Es ist sogar das Schmutzigste, was es gibt, oh Papa. Und deshalb sollte man es verachten. Dazu braucht man aber Geld. 16, 18, 19, 20. So, bitte nachzuzählen. Unnötig, mein Herr. Ein Geldbriefträger mit einem so haltbaren Vollbart verzählt sich nicht. Und diese 1000 Mark sind für Sie. Aber... Nein, nein, kein Wort mehr, kein Wort mehr, mein Herr. Grüßen Sie Ihre Frau und Ihre Kinderchen. Darf ich Sie hinaus begleiten? Was sagen Sie dazu, Papa? Er ist ein Gentleman. Er ist ein Idiot. Ich habe eben einen Geldbriefträger in Uniform weinen sehen. Das ist einen Tausender wert. Seit 20 Jahren trägt der Mann täglich Tausende aus bei einem Monatsgehalt von 150. Nie hat er etwas gespürt, wenn er die Scheine auf den Tisch zählte. Aber bei seinem ersten eigenen Tausender zitterten ihm die Knie. Mir würden sie auch zittern. Und was ist mit dir, Opapa? Sie wissen, mein Herr, dass ich nichts geschenkt nehme. Auch gibt es Bedürftigere als mich. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, mein Herr... Nein, nein, nein, Opapa. Ich habe mich in den letzten Stunden so viel gewundert, dass ich mich fast darüber ärgern könnte. Ein Eilbrief! Danke, Frau Luna. Von meinem Vater. Mein lieber Junge, Frau von Wüso ist eine charmante Frau und Alter schützt vor Torheit nicht. Darum ziehe ich es vor, mich zurückzuziehen. Anbei das Lösegeld von 20.000 Mark. Die Summe war dir schon längst zugedacht. Da mir eingefallen ist, dass ich morgen früh in Wien eine Orchesterprobe zu leiten habe, kann ich dir nicht mehr die Hand drücken. Behalte in gutem Andenken deinen Alten. In der Anlage einen Scheck. Die Dresdner Bank wolle zahlen gegen diesen Scheck aus meinem Guthaben an Herrn Hans-Karl Erichsen oder Überbringer Mark 20.000. Machen Sie Ihren Mund zu, Frau Duno. Es zieht. Jesus, Maria und Josef. Das wären also 20.000 Mark. Dazu die anonymen 20.000 der Frau von Wieso macht 40.000 Mark. Der Scheck von Exzellenz von Elfzenthal für den Rücktritt vom Vertrag, Erfurt, den schenke ich dir, weil er gefälscht ist, beläuft sich auf 3.000 Mark. Sind im Ganzen 43.000 Mark. Für die gewonnene Wette, ich habe mit Elfzenthal gewettet, dass eine Annonce, wenn sie blödsinnig genug ist, Erfolg haben muss, bekomme ich 100 Mark, die ich ihm von der Gage abziehen lasse. Macht 43.100 Mark. Von dir kriege ich noch 57. Ja. Lass nur. Du wirst vergeblich in den Taschen meines Schlafrocks danach suchen. Ach, also, das macht 43.107 Mark und 50 Pfennig. Vor einer Viertelstunde besaß ich nichts. Dazu eine Heirat, die keine wurde, eine Verlobung, die wieder auseinanderging, ein Intendant, der einmal einer war und dann mal wieder keiner war, ein Bettler, der nicht betteln, ein Komiker, der nicht lachen kann, wie ich daraus kein Stück machen soll. Tja, also, das ist mir schleierhaft. Zu einem Engagement, das nicht zustande kommen sollte und doch zustande kam, rückgängig gemacht wurde und dennoch besteht, weil der letzte Intendant, der es zurückgenommen hat, der falsche war. Du kannst machen, was du willst, du bist und bleibst ans Hoftheater engagiert mit 30.000 Mark. Schrecklich. Zum Kotzen. Sei doch nicht neidisch. Wenigstens wird sich Evchen freuen. Aber wir bekommen eine Handlung, du Idiot. Wenn du frech wirst, wirst du meinen Bademantel ausziehen müssen, denke daran. Also, was ich gegen eine Handlung tun konnte, das habe ich bei Gott getan. Ich kann nichts dafür, wenn so viel Stoff in der Luft liegt. Hast du wenigstens den Wasserhahn an der Badewanne abgedreht? Was meinst du damit, um Gottes Willen? Ja, es sollte mich nicht wundern, wenn man inzwischen deine Wohnung erbrochen hätte, weil das ganze Haus unter Wasser steht. Beruhige dich, es wird schon nicht so sein. Ich wollte dir nur andeuten, welche Möglichkeiten noch vorhanden sind. Möglichkeiten, die natürlich für unser vornehmes Lustspiel nicht in Frage kommen. Hans? Evchen. Ist jetzt dritter Akt? Ja, ist beinahe schon aus. Ich habe mir's überlegt. Ich nehme dich... Welche Überraschung. Ja, nun wird's ja doch ein Trauerspiel. Ärgern Sie sich nicht. Ja, ich weiß, Papa. Herr Erichsen. Frau Luna. Frau Kompowska ist draußen. Um Gottes Willen. Deine Braut. Sagen Sie ihr, Frau Luno, Sie seien eine anständige Pension, Damenbesuche seien hier nicht gestattet und sie käme erst im nächsten Stück vor. Einmal müssen wir ja doch aufhören, ne? Sie hörten Der Lampenschirm, eine Komödie von Kurt Götz. Mit Klaus-Maria Brandauer, Alfred Böhm, Erika Mottl, Rose-René Roth, Kurt Sowinetz, Theo Lingen, Adolf Ario, Josef Hendrichs, Alice Slatnik und Rudolf Oskar Wist. Regie in dieser Produktion des ORF führte Julius Philipp.